Okay, wir beginnen mit BioBrush. Wir sagen nichts. Ihr habt nur eine Minute. Nach einer Minute ist vorbei. Genau, die Zeit läuft hier. Ganz kurz, ich sage aber auch was dazu. Also wenn ihr drauf gucken wollt, dann schaut hier hin und seht, wie die Zeit verrinnt, wie die Sekunden vergehen. Und es geht los. Du möchtest anfangen? Alles klar. Und die Zeit läuft. Also in der Würze liegt die Kürze. Bevor Reste der Holzindustrie verbrannt werden, machen wir nochmal Zahnbürsten draus. Biokunststoff und Verpackung aus Zellulose, Nylonborsten aus Rizinusöl, das Ganze ohne schädliche Weichmacher, ohne Farben mit Schwermetallen belastet, im klaren Design und zu einem fairen Preis. Stay clean in Berlin. Wow. Wunderbar. Das waren 20 Sekunden, also die Latte sehr hoch gehängt. Wir machen weiter mit Fair Jeans, habe ich als Nächste. Die Zeit ist reif für eine faire Jeans. Und da ist sie. Die Fair Jeans. Und was ist besonders an dieser Hose? Sie ist aus Biobaumwolle hergestellt, GOTS-zertifiziert in der ganzen Produktionskette, komplett vegan und ausschließlich in Europa produziert. Kaufen können Sie unter fairjeans.komponentenportal.de. Zum Preis von 99 Euro. Wir sind Fair Jeans. Aus Freiburg. Dankeschön. Die nächsten Gründer sind Just Send. Dankeschön. Okay, die Zeit läuft. 3, 2, 1 und los. Ich möchte auch ein bisschen anders anfangen. Mich würde interessieren, wer hier hat denn ein Smartphone? Hand hoch bitte. Sehr gut. Alle Apple-User die Hand runter, die Android-User bitte die Hand nach oben lassen. Wunderbar. Ich habe ein Produkt für euch alle und zwar habe ich eine App produziert, weil mich selber gestört hat, dass es die App, die ich wollte, nur für Apple gibt. Es geht darum, möglichst schnell und unkompliziert sich eine Notiz per E-Mail zu schicken. Deswegen heißt die App Just Send und macht auch genau nichts anderes. Sie schickt einfach direkt einen Text in eure Inbox, ist konfigurierbar, ist jetzt bereits in der Beta-Version fertig und bestellbar über justsend.komponentenportal.de für 1,18 Euro im Moment und wenn es dann im Store landet für 1,49 €. Würde mich freuen, wenn ihr es euch mal anschaut und viel Spaß noch. Dankeschön. Okay, als Nächstes haben wir Mama kocht. Und die Zeit läuft. Ja, Mama kocht ist mein Lieferservice für Lebensmittel. Ihr bekommt mit Mama kocht eine Kiste mit allen Zutaten zum Kochen von 3 Mahlzeiten. Wir haben Fleisch und vegetarische Kisten. Das Besondere an unseren Kisten ist, dass unser Fleisch aus Weidehaltung stammt. Das heißt, die Tiere haben richtig viel Platz, sind das ganze Jahr über draußen auf der Weide und fressen nur Gras. Und wir bieten auch das Fleisch von Tieren an, die vom Aussterben bedroht sind, einfach um die Artenvielfalt in der Landwirtschaft zu erhalten. Die Kisten könnt ihr heute bestellen, bekommt ihr heute zum Sonderpreis. Für unter 4,98 Euro pro Person pro Gericht. 3 Gerichte in der Box, Auslieferung ab November. Jetzt kommen wir zum Unternehmen Mobigo. Okay, und die Zeit läuft für euch. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jörn Tamelen und mein Kollege Daniel Schumpf. Wir sind von Mobigo Germany. Wir haben gerade bei der Abstimmung gesehen, dass hier im Saal zu, ja, ich schätze mal 90% Smartphones unterwegs sind. Und mein Pitch-Leitfaden, den ich leider auf meinem Smartphone jetzt hatte, muss ich jetzt improvisieren. Akku ist leer, dieses Problem, Akku ist leer, denke ich, ist jedem bewusst. Riesenprobleme entstehen dadurch und wir haben das perfekte Produkt, eine Notfallsituation entgegenzuwirken. Mobigo ist der Energy Drink for your mobile, bedeutet eine handelsübliche Batterie, die ans Smartphone angeschossen wird und dann bis zu 4 Stunden Leistung dann hinzufügt. Ja, die Energy-Dose kostet 2,99 Euro, sie hat eine Haltbarkeit von 10 Jahren und sie ist auch recycelbar. Dankeschön. Und last but not least, versteckte Welten. Die Zeit läuft, viel Erfolg. Mein Name ist Olga Müller und ich stehe hinter den versteckten Welten. Als Mutter habe ich erkannt zwei Probleme, dass die Kinder haben in den modernen Zeiten zu wenig Möglichkeit, Verstecken zu spielen, weil einfach die Verstecken fehlen. Und das andere ist, es gibt es nicht so viele schöne kleine Bücher für Kinder, welche, in welchen sie dauerhaft sich beschäftigen. Und so ist entstanden dieses Produkt, ein Buch, wo sind viele Verstecke, Hohlräume integriert und da können Kinder gefahrlos eine Figur verstecken. Dabei wird es Aufmerksamkeittraining geschult, Feinmotorik, Farberkennung, Sprachforderung. Und das alles gibt es jetzt. Das Buch ab Dezember wird hier in Deutschland produziert. Ich bin auch deswegen sehr stolz. Ich habe eine einzige Fabrik gefunden, die ist in der Lage, so ein einfacheres, aber trotzdem kompliziertes Buch zu produzieren. Und Sterni sind schon am Hafen angetroffen diese Woche. Wenn Sie Interesse haben, ich stehe vorne. Die Zeit ist rum. Vielen Dank. Also 6 Startups, die wir jetzt live gegründet haben und die ab jetzt auf dem Markt sind und sich freuen, wenn ihr ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, sie besucht und im Internet besucht und vielleicht auch die ein oder andere Jeans oder das ein oder andere Tool kauft. Viel Erfolg allen für die nächsten 24 Stunden und darüber hinaus. Vielen Dank. Ich finde es sensationell, dass Sie sich diesem Pitch gestellt haben und das Ergebnis hat sich heute Morgen schon angekündigt. Wie hat sie so schön gesagt, in der Würze liegt die Kürze und in der Tat, die BioBrush ist mit sensationellen 1500 Euro durch die Ziellinie gegangen. Herzlichen Glückwunsch, BioBrush, Nanette Wiedemann. Sie glauben es uns auch so, dass die 1500 da sind, aber jetzt kommt das Bild. Liebe Frau Wiedemann, hätten Sie es erwartet? Nein, es waren noch andere tolle Konzepte da, die mich auch beeindruckt haben und die ich toll finde. Wow. Ja, Wahnsinn, ja, toll. Ich danke euch allen. Großartig. Wir hatten auch ganz tolle Gespräche. Ich glaube, das können wir alle sagen, die wir hier teilgenommen haben. Das war sehr, sehr motivierend und ich danke euch für die vielen Bestellungen, die wir einnehmen konnten. BioBrush wächst weiter. Sehr schön, vielen Dank. Oh ja, guck mal, so geht's. Also auch die anderen, ganz toll, die Fair Jeans. Mama kocht, gut aufgeholt, die versteckten Welten. Ich finde es ganz sensationell, das Buch, was für 22 Euro auf den Markt kommt. Alle haben eine super Chance. Die beiden, die noch sozusagen unter 10 Euro sind, die überlegen vielleicht nochmal, ob sie am Konzept was drehen können. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für die Preisverleihung und für Proof of Concept.